Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Wie ist es Europa gelungen, innerhalb von nur rund 500 Jahren fast die ganze Welt zu erobern? Warum haben Spanier, Portugiesen, Engländer und Franzosen die Völker Afrikas, Asiens und Lateinamerikas unterworfen und nicht umgekehrt? Eine historisch einzigartige Kombination aus Kleinstaaterei und dauernder militärischer Rivalität hat den Boden bereitet für Europas Aufstieg zur Supermacht. Die Welt vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Europa befindet sich auf dem Höhepunkt seiner Macht. 84% des weltweiten Territoriums stehen direkt oder indirekt unter seiner Kontrolle. Europäische Staaten haben Kolonien auf allen bewohnten Teilen der Erde. Zuletzt haben insbesondere Frankreich, Portugal, Großbritannien und Deutschland den afrikanischen Kontinent in einem beispiellosen Wettlauf unter sich aufgeteilt. Die Folgen des Eroberungswahns sieht man noch heute. Europäisches Gedankengut und europäische Kultur sind überall auf der Welt verbreitet. Die Menschen in Südamerika sprechen Spanisch oder Portugiesisch, in Nordamerika Englisch. Auch das Christentum hat dank europäischer Missionare überall auf der Welt Anhänger. Die Frage ist, wie hat Europa das geschafft? Wie konnte dieser kleine Kontinent auf der Nordhalbkugel fast die ganze Welt unterwerfen? Philip T. Hoffman, Wirtschaftshistoriker und Professor am California Institute of Technology, stellt in seinem Buch »Wie Europa die Welt eroberte« die These auf, dass der andauernde militärische Wettbewerb zwischen europäischen Staaten und Herrschaftszonen letztlich zu dieser Überlegenheit geführt hat. Denn in dem Zeitraum zwischen Mittelalter und 19. Jahrhundert befanden sich die europäischen Herrscher ständig im Kriegszustand. Ein permanenter Rüstungswettlauf war die Folge, sagt Wolfgang Reinhardt, emeritierter Professor für neuere Geschichte an der Universität Freiburg. In anderen Teilen der Erde kann man zwar auch von Rüstung sprechen, von Macht, von Krieg, aber eben nicht von diesem Wettlaufcharakter. Anderswo gibt es große Mächte, China oder so, nicht? Aber dieser Wettlaufcharakter, wo ständig der eine den anderen zu überbieten versucht, das ist etwas sehr Eigentümliches, was eigentlich nur in Europa entstanden ist. Und das spielt eine wichtige Rolle für alles Weitere, sowohl für die Entstehung Europas als auch für die europäische Expansion. In China beispielsweise waren die herrschenden Dynastien der Ming und Qing jahrhundertelang mit nomadischen Reitervölkern in Konflikt. Dennoch gab es Unterschiede im Vergleich zu den militärischen Auseinandersetzungen in Europa. Um die Eigenartigkeit, man könnte auch sagen Einzigartigkeit Europas im Hinblick auf sein Expansionsstreben genauer zu analysieren, ergänzt der Wirtschaftshistoriker Hoffman seine These deshalb um 4 Bedingungen. Sie waren, seiner Meinung nach, die Voraussetzung dafür, dass ein zivilisatorisch eher rückständiger Kontinent wie Europa andere Weltregionen unterjochen und über Jahrhunderte hinweg versklaven konnte. Faktor 1. Es muss in einer bestimmten Großregion ungefähr gleich starke Herrscher geben, die ähnliche finanzielle Ressourcen für einen Krieg mobilisieren können. Faktor 2. Die Herrscher geben riesige Summen für ihre Kriege aus, weil sie darauf vertrauen können, dass die Kriegsgewinne deutlich höher sein werden als die Kriegskosten. Faktor 3. Die Herrscher der betreffenden Region setzen stets auf die modernste Waffentechnologie, insbesondere auf die jeweils neuesten Feuerwaffen. Faktor 4. Die Herrscher sind in der Lage, militärische Innovationen zu übernehmen, auch von ihren Gegnern. Unter dem Strich, so Hoffmanns These, sind nur auf dem europäischen Kontinent alle 4 Bedingungen über mehrere Jahrhunderte hinweg erfüllt gewesen. Wie lässt sich dies im Einzelnen erklären? Ungefähr gleich starke Herrscher mit ähnlichen Ressourcen gab es in Europa tatsächlich in großer Zahl. Denn seit dem Untergang des Römischen Reiches im frühen Mittelalter war vor allem der Westen Europas in unzählige kleine und kleinste Herrschaftsgebiete zersplittert. Der Witz dabei ist, dass es eigentlich von Haus aus Hunderte oder sogar Tausende solcher Machthaber gibt, die dann im Lauf der Zeit durch den ständigen Wettbewerb immer weniger werden, sodass wir dann nach einiger Zeit nun in der Tat einige identifizieren können, nicht? Also etwa die Habsburger oder die Bourbonen oder die verschiedenen Richtungen der englischen Monarchie, nicht? Also die Stuarts und die Tudors und so weiter, nicht? Also das kann man dann schon im Lauf der Zeit. Und es werden eben immer weniger. Im Lauf der Entwicklung Europas sind es dann ungefähr 2 Dutzend solche Gebilde, während es ursprünglich Hunderte oder sogar Tausende waren. Durch diesen ständigen Wettbewerb werden es immer weniger. Allerdings gab es durchaus Versuche, auch auf dem europäischen Kontinent ein einziges großes Imperium zu erschaffen. Karl der Große war der Letzte, der ein einheitliches europäisches Großreich geschaffen hat. Und die Versuche, die man unternommen hat, Kaiser Karl der V. und Napoleon oder, wenn Sie so wollen, Adolf Hitler, das waren immer Versuche, ein einziges Imperium in Europa zu schaffen. Und das hat nie geklappt. Europa ist immer grundsätzlich, ja, ich sag's mal, widerspenstig, streitsüchtig. Und das gehört zum Prinzip Europas. Zum Vergleich. Das chinesische Kaiserreich existierte mit kurzen Unterbrechungen vom 2. Jahrhundert vor Christus bis zur Ausrufung der chinesischen Republik im 20. Jahrhundert. Europa besteht aus zahlreichen kleinen Dynastien und Herrschaften, während anderswo das ziemlich rasch in der Bildung eines Großreiches endet, nicht? Das Osmanenreich, das chinesische Imperium, das Mogulreich in Indien, das läuft immer längerfristig auf Großreiche hinaus, auch wenn die dann mal im Konflikt agieren. Aber es läuft auf Großreiche hinaus und das passiert in Europa nie. Aufgrund der Zersplitterung auf dem europäischen Kontinent waren der Herrschaftsbereich und die Ressourcen jedes einzelnen Fürsten eher begrenzt. Ein Imperium wie das indische oder das chinesische oder auch das osmanische, deren Herrscher waren einfach reich. Während ein europäischer Fürst war, für unsere Begriffe natürlich schon sehr wohlhabend und mächtig, aber im Vergleich zu diesen asiatischen Potentaten eigentlich ein armer Schlucker. Das heißt, für die großen Kriegsausgaben waren diese Herren eigentlich nicht gerüstet. Das heißt, sie mussten das Geld irgendwie beschaffen. Welche Optionen hat ein Fürst, wenn er Untertanen hat, aber kein Geld? Er erlässt im Zweifelsfall eine Steuer. Wobei Steuern anfangs oft zeitlich begrenzt waren und eine gute Begründung voraussetzten, sonst hätten sich die Untertanen womöglich geweigert, sie zu zahlen. Ein Krieg, zum Beispiel gegen den verhassten Erbfeind oder den nach mehr Macht strebenden Nachbarn, gehörte damals mit zu den häufigsten Begründungen für das Eintreiben einer Steuer. Steuern sind auch eigentlich eine europäische Erfindung. In diesem Sinne gab es das in den asiatischen Reichen eigentlich nicht, denn die Macht der Herrscher war unbegrenzt, während ein europäischer Fürst musste sich von seinen Untertanen erstmal das Geld holen, indem er Steuern bewilligte. Das ist eine Schwachstelle der Europäer, die dann anschließend in ihre Stärke verwandelt haben, weil sie nämlich die Untertanen so weit gebracht haben, die Steuern auch zu bewilligen. Wenn ein Fürst aber schnell Geld brauchte, waren nicht Steuern, sondern Kredite die bevorzugte Finanzierungsquelle für seine Kriegskasse. Und das gibt's anderswo auch nicht. Einen Staatskredit, den gibt's in China oder in Indien oder im Osmanischen Reich, das gibt's überhaupt nicht. Ein Staatskredit gibt's nur in Europa. Zu den ersten Geldgebern gehörten zunächst reiche Bankiersfamilien wie die Medici. Sie gewährten dem Landesherren Kredit und mussten dann hoffen, dass dieser die Schlacht gewinnen und seine Schulden zurückzahlen würde. Auf diese Weise konnte ein Kreditgeber zwar ungeheuer reich werden, aber im schlechtesten Fall auch alles verlieren. Wenn er Glück hat, kriegt er das Geld dann von den Steuerzahlern irgendwann zurück. Ausreichende finanzielle Mittel waren für die Herrscher auch deshalb so wichtig, weil man sie quasi 1:1 in Manpower, in Soldaten umsetzen konnte. Denn ein stehendes Heer, das allzeit bereit zum Kämpfen war, gab es zu dieser Zeit nicht. Stattdessen war es üblich, Söldner anzuheuern, sagt der Militärhistoriker Gerhard Quaas. Ein Landesherr, der militärische Ambitionen hatte, musste ein Heer zusammenstellen. Das heißt, es gab Kriegsoberste, die gewissermaßen ein Angebot unterbreiteten. Ich stelle in 4 Wochen ein Heer mit 20.000 Mann auf, bewaffnet. Das kostet so und so viel. Und dann wurden eben junge Leute angeworben, die bekamen ein Handgeld und hatten sich dann auf dem Platz einzufinden, wo sie eben dann als neue Söldner eben in die Kompanie oder die Brigade eingegliedert wurden. Wenn aber derjenige über das größte und fähigste Söldnerheer verfügen kann, der die höchste Geldsumme investiert, ist es nur logisch, dass ein Landesfürst für diese Zwecke alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel einsetzt. Bleibt die Frage, warum zogen die Fürsten dauernd aufs Schlachtfeld? Worin bestand der Gewinn, den sie sich erhofften? Offenbar sahen die damaligen Landesfürsten militärische Auseinandersetzungen als ihre eigentliche Hauptaufgabe an. Zu Ruhm und Ehre gelangen konnte ein Herrscher in erster Linie durch gewonnene Schlachten. Von klein auf wurde er für die Aufgabe geschult, den eigenen Machtbereich auszudehnen. Das spiegelt auch ein Zitat des Mitte des 15. Jahrhunderts geborenen Philosophen Niccolò Machiavelli wider. Ein Fürst soll kein anderes Ziel haben, keine anderen Gedanken. Er darf nichts anderes für seinen Beruf halten als den Krieg. Hinzu kommt, viel zu verlieren hatte ein europäischer Fürst zur damaligen Zeit nicht, wenn er eine Schlacht verlor. Denn er war weder seinen Beratern noch seinen Untertanen Rechenschaft schuldig. Dass ein verlorener Krieg zu seiner Absetzung führte, musste er deshalb nicht fürchten. Für die Bevölkerung dagegen waren die ständigen Auseinandersetzungen ein Gräuel. Nicht nur verloren viele Familien ihre Söhne im Kampf, sie mussten vor allem im Falle einer Niederlage auch die plündernden und brandschatzenden Söldner der Gegenseite ertragen. Aber auch die Friedenszeiten waren oft nicht besser. Denn arbeitslose Söldner, noch dazu fernab der Heimat, bedeuteten in der Regel Ärger. Und zwar spätestens dann, wenn der Sold aus der letzten Schlacht zur Neige ging. Und das führte natürlich auch zu Problemen, weil die Leute eben darauf angewiesen waren, sich auf irgendeine Weise zu ernähren. Und dann als gartende Knechte, so nannte man das, und später Marodeure, die umherzogen in kleinen Trupps und eben einfach vom Raub und von Gewalt lebten und um ihre Existenz zu kämpfen hatten. Aus diesem Grund waren nicht nur Söldner bewaffnet, sondern auch einfache Bauern und Bürger. Privater Waffenbesitz war im damaligen Europa etwas Selbstverständliches, so der Historiker Philip T. Hoffmann. In seinem Buch »Wie Europa die Welt eroberte« schreibt er, »So war es im 16. Jahrhundert rund um Nürnberg ganz normal, eine Schusswaffe zu besitzen. Und im 17. Jahrhundert besaßen zahlreiche französische Bauern Musketen. Die Stadtbewohner feuerten auf Festen ihre Pistolen ab. Auch im England des 17. Jahrhunderts waren Feuerwaffen weit verbreitet und galten als persönlicher, lokaler Beitrag zur Friedenssicherung. Dasselbe galt für sogenannte Blankwaffen wie Säbel oder Degen, sagt Urte Ewert, Volkskundlerin und Leiterin des Museums in der Zitadelle Berlin-Spandau. Gerade die Blankwaffe hatte schon auch lange Zeit oder zum Teil vielleicht auch noch heute die Assoziation mit dem Schwert. Und das Schwert gilt natürlich mehr so als ritterliche und männliche Waffe, mit der dann auch ein bestimmter Status noch besser symbolisiert werden konnte als jetzt mit einer Handfeuerwaffe. Ganz anders in anderen Teilen der Welt. Waffen in der Öffentlichkeit zu tragen, war vielerorts verpönt. Im Chinesischen Reich wurden Besitz von Waffen und der Handel damit durch strenge Gesetze unterbunden. Ebenso im Osmanischen Reich. Hier kam noch hinzu, dass konservative Muslime strikt dagegen waren, westliche Technologien einzuführen. Das verhinderte letztlich die Ausbreitung von Feuerwaffen in diesen Regionen der Welt. Der Kontrast zu Europa hätte kaum größer sein können. So beschrieb es der italienische Jesuit Matteo Ricci, der über viele Jahre in China lebte. Während man bei uns den Anblick eines bewaffneten Mannes für besonders angenehm erachtet, gilt er hier als etwas Schlechtes. Durch diese generell positive Einstellung zum Waffenbesitz war sichergestellt, dass sich die Waffentechnologie weiterentwickelte und die europäischen Herrscher bei militärischen Konflikten stets die neueste Waffentechnik einsetzen konnten. Anfangs waren es oft nur Zufälle, die zur Weiterentwicklung der Waffen führten. Erst mit Beginn der Aufklärung fing man an, systematisch Wissen zu sammeln und gezielter zu experimentieren. Über die Jahrhunderte hinweg entfalteten so vor allem die Feuerwaffen eine enorme tödliche Kraft. Bis hin zum tragbaren Maschinengewehr, das ab dem 19. Jahrhundert entwickelt wurde. Dabei stammte das Schießpulver, das ganz am Anfang der Feuerwaffentechnologie stand, ursprünglich sogar aus Asien. Das ist richtig, dass das Schießpulver wohl nachweislich im asiatischen Raum erfunden worden ist. und dort zunächst einmal für Feuerwerks- und andere explosive Sachen benutzt wurde, nicht unbedingt für die Kriegstechnik. Auch da gab es Experimente, es hat sich dann aber herausgestellt, dass für den asiatischen Raum andere Fernwaffen wie Pfeil und Bogen wesentlich wichtiger waren, beispielsweise im Kampf gegen die Steppenvölker. Gegen reitende Nomaden oder Tataren half Schießpulver wenig, auch weil die ersten Feuerwaffen äußerst unhandlich und wenig treffsicher waren. Deshalb setzte man in China und auch im Russischen Reich lange Zeit auf die Verbesserung von Waffen wie Pfeil und Bogen, Äxten oder auch Lanzen. Ganz anders in Europa. Hier war die neuartige Schießpulvertechnologie bald weithin gefürchtet. Auch wenn die ersten Handfeuerwaffen lediglich einfache Stangen waren, in die man vorne Schießpulver stopfte, das angezündet wurde. Das hatte meistens noch nicht so die tatsächliche effektive Wirkung als Tötungsinstrument, sondern mehr eine erschreckende Wirkung, weil das eine neue Technik war, viel Lärm, viel Rauch gemacht hat. Und in dieser Zeit, also wir sprechen da ja vom ausgehenden Mittelalter oder schon dem Beginn der frühen Neuzeit, auch gewisse abergläubische Ängste halt hervorgerufen hat, ne, die viel mit dem Qualm, dem Gestank, dem Schwefelgestank des Teufels dann in Verbindung gesetzt worden sind. Mit der Zeit jedoch wurden die Handfeuerwaffen immer handlicher und treffsicherer. Eine Zäsur in der Waffenentwicklung stellte das sogenannte Lundenschlossgewehr dar, bei dem der Söldner das Schießpulver nicht mehr jedes Mal von Hand entzünden musste. Sondern die Lunte war schon an der Waffe angebracht und konnte durch einen Hebel an das explosive Gemisch gebracht werden, während sie geglommen hat. Und dann konnte man sich eben mit anderen Dingen befassen, wie zum Beispiel Zielen, anstatt irgendwie nur darüber nachzudenken, wie bringt man jetzt wieder die Lunte an und wie zündet man sie an und wie hält man sie da richtig fest und so weiter. Solche Innovationen führten dazu, dass die Treffsicherheit stieg und damit auch die Zahl der Opfer. Immer mehr Söldner wurden deshalb ab dem 15. Jahrhundert mit den langen Gewehren, Musketen genannt, ausgestattet. Mit dem Aufkommen des Lundenschlossgewehrs hatte man eine Militärwaffe gefunden, die einfach in der Herstellung war, also kostengünstig, einfach zu bedienen. Der Soldat hat in ganz kurzer Zeit das gelernt, wie man mit einer Muskete umgeht. So, das sind alles Aspekte, die eben dazu geführt haben, dass die Musketen bis zum Aufkommen der Steinschlossgewehre im 18. Jahrhundert die gebräuchliche Waffe in allen europäischen Heeren gewesen ist. An einigen Orten waren besonders viele Handwerker mit der Herstellung solcher Waffen beschäftigt. Es entstanden lokale Zentren. In Deutschland waren das Suhl, Augsburg, Nürnberg, überall waren große Waffenzentren, die eben sehr viel produziert haben. Und die Händler haben das verkauft. Da gab es einen regen Handel. Ich weiß zum Beispiel, dass Suhl zum Teil so riesige Aufträge bekommen hat, übrigens von beiden Seiten, dass sie sogar die Nacht durcharbeiten mussten, die Gesellen und Meister, um den Auftrag in irgendeiner Weise möglichst gut und auch zeitgerecht zu erfüllen. So war die neueste Feuerwaffentechnik im Prinzip für jedermann in Europa verfügbar, der Krieg führen wollte und die erforderlichen finanziellen Mittel hatte. Ausgehend von den Feuerwaffen haben sich auch alle anderen militärischen Bereiche weiterentwickelt. Angelsächsische Historiker sprechen von einer militärischen Revolution, die im 16. und 17. Jahrhundert auf europäischem Boden stattgefunden hat. Wobei dieser Begriff etwas auch Plakatives hat. Es ist, glaube ich, mehr ein evolutionärer Prozess, der sehr lange dauert, der alle zentralen Formen des Kriegswesens erfasst. Also die Bewaffnung, Zunahme der Artillerie im Feldeinsatz, Handfeuerwaffen, Pistolen, Musketen. Im Festungsbau, dass man von den alten mittelalterlichen vertikalen Wänden übergeht zu flachen Bastionen mit Nischen und so weiter. Das erfasst auch das gesamte Finanzwesen, weil die Heere sind viel, viel größer geworden. Die sind um das 10-, 20-fache angestiegen. Das erforderte ganz andere Finanzmittel. Um solche Summen einzutreiben und zu verwalten, brauchte man auch eine funktionierende Bürokratie, ein Staatswesen, das den Krieg und alles, was dafür erforderlich war, organisierte. Der Krieg ist der Vater aller Dinge. Dieses Sprichwort, das dem griechischen Philosophen Heraklit zugeschrieben wird, ist über die Jahrtausende hinweg aktuell geblieben. Vielleicht würde man es heute etwas umformulieren. Man könnte es auch schlicht Gewalt nennen, nicht? Dass Gewalt die Mutter aller Dinge ist. Musik Spätestens ab dem 17. Jahrhundert waren die europäischen Herrscher den anderen Großmächten in puncto Feuerwaffentechnik weit voraus. Eine Überlegenheit, die sie ausnutzten. Denn mit der Zeit eroberten sie immer mehr Gebiete auf anderen Kontinenten. Zunächst waren es Privatleute, die in See stachen, wenn auch meist im Auftrag eines Herrscherhauses. Christoph Kolumbus, Vasco da Gama, Hernán Cortés oder Francisco Pizarro, um nur einige zu nennen. Matrosen für die gefährliche Überfahrt zu finden, die Erfahrungen mit Waffen hatten, war in Europa das geringste Problem. Auch das ein Ergebnis der jahrzehntelangen Kämpfe. Besonders erfolgreich waren die europäischen Eroberer in der sogenannten Neuen Welt. Das, was man Amerika nennt, wo einfach zwar die Machtverhältnisse der Europäer relativ bescheiden waren, aber in verschiedener Hinsicht waren die Europäer so viel stärker, dass sie die sogenannten Indianer ohne weiteres unterwerfen konnten. Nicht? So entsteht dann dieses Ungleichgewicht, dass es einen ganzen Kontinent gibt, der sich unter der Kontrolle der Europäer befindet. Zahlenmäßig waren die Europäer den Einheimischen in Übersee zwar weit unterlegen. Manchmal standen ein paar hundert Seeleute zigtausenden von Kämpfern der angegriffenen Länder gegenüber. Aber dies wurde durch die überlegene Schießpulvertechnologie mehr als ausgeglichen. Die Waffentechnik brachte oft den entscheidenden Vorteil. Autor Philip T. Hoffman. Diese Technologie ermöglichte es einer kleinen Anzahl Europäer, die Herrscher der Azteken und der Inka zu besiegen und am Ende deren Platz einzunehmen. Und sobald sich die Europäer an der Spitze der politischen Macht etabliert hatten, pressten sie so viel sie konnten an Ressourcen aus den Einheimischen heraus und ließen sie für sich schuften, ohne dass sie besonders viele Kolonisten ansiedeln oder eine Besatzungsarmee installieren mussten. Zudem brachten die Europäer viele Krankheiten in die eroberten Gebiete, denen oft große Teile der einheimischen Bevölkerung zum Opfer fielen, weil sie dagegen noch keine Abwehrstoffe entwickelt hatten. So kam eins zum anderen. Immer mehr europäische Eroberer brachen auf, angelockt von den Reichtümern der sogenannten Neuen Welt. Sie errichteten Kolonien, beuteten Menschen und Rohstoffe aus und dominierten bald große Teile des Welthandels. Auf diese Weise konnten die europäischen Großmächte letztlich einen großen Teil der Welt nach ihren Vorstellungen formen. Und das alles, weil vor ein paar hundert Jahren viele kleine Fürstentümer und Dynastien um die Vormacht auf europäischem Boden kämpften und dafür stetig aufrüsteten. Diese ständige Konfliktsituation von zahlreichen rivalisierenden Machthabern ist eben etwas, was es nur in Europa gibt und was unter dem Strich dann schlussendlich zur europäischen Expansion und zur europäischen Übermacht führt. Sie hörten Aufstieg zur Supermacht, wie Europa die Welt eroberte, von Maike Proska. Es sprachen Hemmer Michel, Christian Baumann und Carsten Fabian. Tonotechnik Susanne Harasim, Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.